Alle bunten Träume, alle schönen Worte können für uns Wahrheit sein. Ob das Wunder uns geschieht, das liegt nur an dir allein. Alle deine Fragen, alle deine Zweifel brechen diesen Zauberbann. Doch wenn du mir fest vertraust, fängt für uns ein Märchen an. Bitte, mi amor, sag jetzt kein Wort. Worte dieser stören nur unsere Träume. Bitte, mi amor, lauf jetzt nicht fort. Glaube an die Illusion, glaub an das Glück. Flüsse sind nur Wasser, Berge sind nur Steine, wenn du nicht mehr träumen kannst. Lass die Fragen hier zurück, wenn du in den Himmel tanzt. Halte meine Hände, schließe nur die Augen, die Musik trägt uns weit fort. Hin zu einem hellen Stern, mi amor, sagt jetzt kein Wort. Bitte, mi amor, sag jetzt kein Wort. Worte, die zerstören nur unsere Träume. Bitte, mi amor, lauf jetzt nicht fort. Glaube an die Illusion, glaub an das Glück. Flüsse sind nur Wasser, Berge sind nur Steine, wenn du nicht mehr träumen kannst. Lass die Fragen hier zurück, wenn du in den Himmel tanzt. Halte meine Hände, schließe nur die Augen, die Musik trägt uns weit fort. Hin zu einem hellen Stern, mi amor, sag jetzt kein Wort.